Schnelleres, nie und nimmer. Kommst du an mir vorbei? Na, dann komm mal mit nach draußen. Wenn du nicht feige bist, wir wohnen um den Block. Das wird die Strecke sein. 200 Piepen und die Braut am Riesen wird der Preis des Siegers sein. Wir wollen rennen, rennen. Wir wollen rennen, rennen. Wir wollen rennen, rennen. Wir wollen rennen, rennen. Na, das war doch ein prima Start. Na, wo bist du denn geblieben? Rechts ist der Gasgriff. Nichts ist schöner als fliegen. Hab ich es doch gesagt. Heute siehst du alt aus. Noch ne Gerade. Und die letzte Kurve nehm ich fast im Liegen. Verdammt, deine Höchstspur bringt mich doch direkt